Glaubst du an den Teufel? Nein. Ich schon. Ich habe in seine Augen gesehen. Glaubst du an den Teufel? An den Teufel? An den Teufel? An den Teufel? Glaubst du an den Teufel? An den Teufel? An den Teufel? An den Teufel? An den Teufel? Glaubst du an den Teufel? An den Teufel? Yeah.